Wir sind elf Fußballspieler, elf Freunde wollen wir auch sein. Wir sind elf Fußballspieler, elf Freunde wollen wir auch sein. Hertha Zehlendorf, hip hip, hurra, hip hip, hip hip, hurra, hip hip, hurra. Die Fußballspieler aus Zehlendorf, von Hertha 03 sind da. Die Fußballspieler aus Zehlendorf, von Hertha 03 sind da. Ob zu Haus oder auf fremde Platze, ob Rasen oder auf Sand, wird der Gegner gestellt, bis das Siegestrophäe und von uns im fairen Kampfe überrannt. Wird der Gegner gestellt, bis das Siegestrophäe und von uns im fairen Kampfe überrannt. Hertha Zehlendorf, hip hip, hurra, hip hip, hip hip, hurra, hip hip, hurra. Die Fußballspieler aus Zehlendorf, von Hertha 03 sind da. Die Fußballspieler aus Zehlendorf, von Hertha 03 sind da. Gekämpft haben wir wie die Löwen, Parole hieß immer nur ran. Nun stimmen mit Siegesfreuden den alten Schlachtruf wir an. Nun stimmen mit Siegesfreuden den alten Schlachtruf wir an. Hertha Zehlendorf, hip hip, hurra, hip hip, hip hip, hurra, hip hip, hurra. Die Fußballspieler aus Zehlendorf, von Hertha 03 sind da. Die Fußballspieler aus Zehlendorf, von Hertha 03 sind da. Konnt der Gegner den Sieg sich erringen, hat die Punkte ihr beide geraubt. Wollen wir trotzdem das Siegeslied singen, denn es sieht auch wer denn noch an sich glaubt. Wollen wir trotzdem das Siegeslied singen, denn es sieht auch wer denn noch an sich glaubt. Erzählen!